Üben Sie. Sie hören einen Dialog. Am Ende fehlt immer einer der neu gelernten Ausdrücke. Ergänzen Sie nach dem Signal. Und? Wie war es draußen? Super. Theas Team war auch da. Dann wart ihr wieder beim Basketballplatz? Der ist jetzt frei? Vor einer Woche war der noch gesichert mit so einem Absperrgitter. Genau, da kann man jetzt wieder hin. Die vier fahren ja immer so gern über den Platz. Aber warum denn nicht im Park? Ich glaube, das könnte ihnen auch gefallen. Aber du weißt doch, wie das ist. Thea will im Rollstuhl alles alleine machen. Und ihr Lieblingsweg ist die Eckstraße. Da ist auf der linken Straßenseite dieser breite Bürgersteig. Und außerdem hat er immer einen niedrigen Randstein. Verstehe. Aber du kannst ihr doch helfen. Das will sie nicht. Sie mag den Platz. Und wenn es alleine geht, warum nicht? Sie will einfach nur, dass du dabei bist, hm? Und dich hätte sie auch am liebsten dabei. Ich weiß. Ich könnte ja auch mehr Zeit mit euch verbringen, wenn ich nicht den ganzen Tag im Bus sitzen würde. Tja, vielleicht ist das Problem aber, dass du Bus fährst. Warum kaufst du kein Auto? Ach, das will ich doch nicht. Ich finde, der Bus sollte Priorität haben. In anderen Städten funktioniert das doch auch gut. Du meinst, wir brauchen eine Busspur? Du weißt aber, wie das ist. Die Politiker im Ort meinen, dass die Autos die Straße brauchen. Und deren Lobby ist groß. Ha, dann soll die Lobby aber auch mal etwas für die Autofahrer tun. Die beschweren sich doch auch alle über kaputte Straßen. Jeden Tag ein neues Schlagloch. Oder eines, um das sich niemand kümmert. Das kann ich dir als Autofahrer sagen. Naja, es ist ja nicht so, dass man nicht bauen würde. Ich sehe ja überall verschiedene Baustellen. Die meisten bleiben auch richtig lange. Das geht so langsam.